Man kann gerade innerhalb der nationalen Linken sehr häufig das Urteil hören, dass Kritik ausgestorben sei. Das Urteil teile ich nicht. In der Demokratie darf man seine eigene Meinung haben, darf man sogar eine kritische Meinung haben. Die ist nicht nur erlaubt, sondern die wird sogar gefordert und gefördert. Die Erziehung zur Kritikfähigkeit gehört zu den anerkannten Erziehungszielen in der demokratischen Schule nach 45. Und von dieser Erlaubnis zur Kritik im Rahmen der freien Meinungsäußerung wird auch kräftig Gebrauch gemacht. Da wird Kritik geübt, zum Beispiel von Studierenden an der zunehmenden Verschulung des Studiums, von Arbeitern und Angestellten an Löhnen und Gehältern, an Arbeitszeiten und Arbeitslosigkeit. Schüler beklagen sich über zu große Klassen, über zu vollgestopfte Stundenpläne, Verdienende über zu hohe Steuerbelastungen und so weiter. Umgekehrt von der anderen Seite gibt es auch Beschwerden. Unternehmer beschweren sich über zu hohe Lohnforderungen, Lehrer über fehlende Motivation bei ihren Studierenden und so weiter, aber auch übergreifende Themen wie Kriege, Armut in der dritten Welt, Flüchtlingsbewegungen, Umwelt und so weiter werden kritisch aufs Korn genommen. Kritisiert wird also immer und überall und eigentlich, das kann man auch mal bei sich selber testen, von fast jedem. Den Menschen, der hierzulande rundum zufrieden mit seinen Lebensverhältnissen ist, den gibt es nicht. Überall entdecken Leute aus allen Berufen, aus allen Schichten und Klassen, dass ihre jeweiligen Interessen nicht so recht aufgehen, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie legen Beschwerde ein und kritisieren diesen Zustand. Kritik also allenthalben. Und diese Kritik allenthalben ist hierzulande in aller Regel gepaart mit dem Lob der Erlaubnis zur Kritik, mit dem Lob der Meinungsfreiheit, die als staatlich sogar im Grundgesetz festgeschriebener Artikel staatlicherseits das Meinen, das freie Meinen inklusive des Kritisieren erlaubt. Daran finde ich drei Sachen merkwürdig. An dem, was ich jetzt einfach nur aufgezählt habe. Wenn von Kritik, der Inhalt der Kritik wird nachher das Thema sein, kräftig Gebrauch gemacht wird, dann gibt es wohl hierzulande viel zu kritisieren. Wenn alle Welt kritisiert, dann aber spricht das nicht gerade für diese Gesellschaft. Und dann ist ein Lob der Meinungsfreiheit, ein Lob der Freiheit, auch kritische Töne loszulassen, gänzlich unangebracht. Mir geht es echt beschissen, aber dass ich das sagen darf, finde ich echt klasse, ist ein absoluter Widerspruch, weil das Lob an der beschissenen Lage, die man gerade konstatiert, ja gar nichts ändert. Das ist das erste Merkwürdige. Das Zweite, was ich an dieser Konstellation, die sich hier in der demokratischen Kritikkultur ergeben hat, merkwürdig finde, ist, dass man doch eigentlich meinen könnte, dass wenn überall und allseits Kritik geübt wird, dass man dann doch davon ausgehen könnte, dass die in der Kritik angemahnten Verbesserungen aller möglicher Lebensumstände, auch dass von denen einiges erreicht worden ist, dass zumindest ansatzweise eine Abschaffung der angeprangerten Missstände gelungen ist, dass hier und dort auf die Kritiker gehört worden ist und sie mit ihrer Kritik tatsächlich auf offene Ohren gestoßen sind. Dem ist aber bekanntlich nicht so. Man möchte fast sagen, es verhält sich im Gegenteil. Denn es hört das Kritisieren überhaupt nicht auf. Und obendrein sind die meisten der aufgezählten Kritikgegenstände gar nicht neu, sondern altbekannt und werden seit Jahrzehnten wiederholt vorgetragen. Und viele von diesen Kritikgegenständen gehören sogar zu einer Art Standardrepertoire kritischer Bürger. Die Verschulungskritik ist ein Dauerbrenner innerhalb der studentischen Kritik. Darüber habe ich mich schon damals in den 60er, 70er Jahren beschwert. Und die Studenten beschweren sich immer noch darüber. Die Notenkritik ist ein Dauerbrenner an der Schule. Die Kritik an Einkommenshierarchie, an Einkommensgefälle, die Kritik an Arbeitslosigkeit ist ein Dauerbrenner. Ebenso gehört dazu die Kritik an Ausbeutung, die Kritik an einer unfriedlichen Welt, an der Kritik an Unterdrückung und so weiter. Auch das ein Dauerbrenner seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar noch mehr, regelmäßig von verschiedenen Gruppen wiederholt. Dauerbrenner und zugleich existiert daneben der kritisierte Sachverhalt eifrig weiter. Natürlich kommen auch zu den Dauerbrennern der Kritik neue Gegenstände dazu, Hartz IV. Das ist eine neue Form alter Armut. Die Klimakatastrophe. Eine neue Form alter, altbekannter Naturzerstörung. Selektionsformen, wie sie in Form von Studiengebühren und hier gerade nicht eingeführt werden, ist eine neue Form altbekannter, zum demokratischen Bildungswesen immer dazugehöriger Selektionsmaßnahmen. Andere Kritikgegenstände entfallen. Aber nicht, weil die kritisierten Umstände verbessert worden sind, sodass sich eine Kritik erübrigt, sondern weil es diese Umstände nicht mehr gibt. Und die Umstände gibt es nicht deswegen nicht mehr, weil die Kritiker sich durchgesetzt hätten, sondern das hat andere Gründe. Zum Beispiel die Abfertigung an der Grenze zur DDR, eine beliebte Westlerkritik, ist entfallen, weil es die DDR nicht mehr gibt. Und so weiter. Fehlende Reisefreiheit der DDR-Bürger. Auch von denen ein durchgesetzter Kritikpunkt entfällt. Jetzt dürfen sie reisen, wohin sie wollen, obwohl ihnen dazu meistens das Kleingeld fehlt. Also Gehör findet Kritik schon, doch scheint zur jedermann erlaubten und gebotenen Kritik hierzulande dazu zu gehören, dass alle kritisierten Sachverhalte, dass alle kritisierten Einrichtungen und deren Macher längst noch nicht einsehen, dass ausgerechnet sie etwas an dem zu ändern hätten, was großen Teilen der Leute aus verschiedenen Gründen schwer gegen das Interesse geht. Das liegt nicht darin, dass die Kritik bei den zuständigen Stellen nicht ankäme. Das stimmt nicht. Nichts wird geheim gehalten von der Kritik. Es gibt ganze Zeitungen, die die eine oder andere Form der Kritik zu ihrem Motto gemacht haben. Die Adressaten der Beschwerde erfahren die Beschwerde, vor allen Dingen die Politiker. Die Kritik ist öffentlich und manchmal sogar richtig demonstrativ öffentlich. Ich erinnere an das, was auch hier in Trier vor 2 Jahren los war. Also, es liegt nicht daran, dass die Kritik bei den zuständigen, hierzulande zuständigen Stellen nicht ankäme, wenn die kritisierten Sachverhalte munter neben der Kritik ein jahrzehntelanges Dauerleben führen. Zur Kritik gehört hierzulande übrigens auch, und es ist ein weiterer Bestandteil dessen, was ich Kritikkultur nennen möchte, die Zurückweisung der Kritisierten durch die kritisierten Stellen selber. Und die berufen sich natürlich ebenso auf ihr Recht, sich mit ihrer Kritik im Rahmen der Meinungsfreiheit, im Rahmen der eingerichteten bürgerlichen Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen, berufen sich dabei auf ihre eigenen Interessen und weisen Kritik zurück. Und das ergibt die dritte Merkwürdigkeit. Kritik aller Orten auf der einen Seite, nebst der Feststellung, dass sich an den meisten kritisierten Sachen überhaupt nichts geändert hat, also diese komische Koexistenz von kritisierten Sachverhalten und Kritik, und Zurückweisung der Kritik durch die entsprechenden kritisierten Stellen. Das könnte, wenn das Zurückweisen neben der Kritik steht, doch einen Schluss erlauben darauf, naja, hier geht es in der Kritik heftig zu. Die einen kritisieren und die anderen schlagen zurück. Da muss es doch ein munteres Hauen und Stechen geben. Da muss es doch ständig zu heftigsten Streitereien kommen. Zumal die Gegenstände, zentrale Gegenstände der Kritik, ja eben nicht harmlose, sondern durchaus existenzielle Sachen sind. Da ist der Lohn das Thema, da sind die Arbeitsverhältnisse das Thema, da sind die Mieten das Thema, da ist das gesamte Bildungswesen das Thema mit seinen Selektionskriterien und so weiter. Also eigentlich müsste man meinen, Kritik auf der einen Seite, Zurückweisung der Kritik auf der anderen Seite, das rumst ganz schön. Man müsste sogar sagen, angesichts dieser Konstellation müsste in vielen Bereichen der Republik das ganze öffentliche Leben zum Erliegen kommen. Nichts da. Nicht einmal die Einrichtung der Meinungsfreiheit selber, auf deren Grundlagen diese Kritik stattfindet, wird von den Kritikern, wie es sich eigentlich gehört und nach ihrer Erfahrung gehören müsste, gescholten. Was taugt denn, müsste man doch sagen, die gewährte Meinungsfreiheit, wenn die frei geäußerten kritischen Meinungen doch sowieso folgenlos bleiben und diejenigen sich genauso auf die Freiheit der Meinungsäußerung berufen, die zuständig sind für Schädigungen von Interessen aller Art und es für sich in Anspruch nehmen, einfach per Gegenmeinung die Debatte zu beenden. Es geht hierzulande in der Republik, von einigen Ausnahmen abgesehen, also ziemlich geordnet seinen Gang bei aller durchgesetzten Kritik. Die zentral kritisierten Umstände bleiben erhalten, habe ich gesagt. Die Kritik geht ungerührt weiter. Die, deren Interessen angegriffen worden sind, lassen sich auch komischerweise kaum dadurch stören, dass die Zurückweisung der Kritik durch die Macher der kritikablen Sachverhalte ein Ausdruck dafür ist, dass sich in den Sachen, die kritisiert worden ist, nichts ändert. Der Witz an dieser Zustandsbeschreibung ist, dass offenkundig die Kritiker, die Beschwerdeführer aus allen Abteilungen der Gesellschaft, auch dann, wenn ihre Kritik unter Berufung auf dieselbe Meinungsfreiheit ein ums andere Mal zurückgewiesen wird, weder die Geduld verlieren, noch rabiat werden, aber auf der anderen Seite auch die Kritik nicht sein lassen. Nicht sagen, hat doch sowieso keinen Sinn. Also weder sagen, ja, da müssen wir ein bisschen andere Maßnahmen ergreifen, als nur unsere kritische Meinung öffentlich zu machen, wenn die sowieso nicht auf irgendwas hören. Weder das passiert systematisch, geschlossen, durchgesetzt, noch sagen sie, ja, lassen wir es halt, bringt ja sowieso nichts. Die Kritik der Studierenden am verschulten Studium, die Kritik von Gewerkschaften an ungerechter Reichtumsverteilung und Arbeitslosigkeit, die Kritik von Einkommensbeziehern an den zu hohen Steuern und so weiter und so fort. All das gibt es seit Jahrzehnten und doch bleibt es dabei, dass die Kritik und die kritisierten Zustände eine merkwürdige Koexistenz eingegangen sind. Die Kritik bleibt ewig dieselbe und die kritisierten Zustände bleiben im Prinzip auch immer dieselben. Es ist so, kann man als ersten Schluss festhalten, als ob die Kritik, vor allen Dingen die Kritik von unten, von den von politischer und ökonomischer Herrschaft Betroffenen, als ob die Kritiker ihre eigene Kritik nicht ernst nehmen würden. So ernst nehmen würden, dass sie sagen würden, wenn wir nicht zur Kenntnis genommen werden, dann müssen wir andere Maßnahmen ergreifen. Und mein Schluss, den ich hier an der Stelle erstmal als eine Behauptung formulieren will, die Behauptung ist dann der rote Faden des nachfolgenden Hauptteils. Meine Behauptung heißt, in der Tat, die hierzulande eingerissenen Formen von Kritik sind durch eine Sorte Unernsthaftigkeit beherrscht, der man selbst anlasten muss, dass die Kritik weitgehend folgenlos bleibt. so etwas dauerhaft zur Einrichtung geronnene unernste Kritik verweist darauf, dass hierzulande richtige Kritik, ernsthafte Kritik, die auf ihren Folgen, auf ihren Konsequenzen insistiert, ziemlich weitgehend aus der Mode gekommen ist, wenn sie dann hierzulande in den letzten Jahrzehnten überhaupt in Mode war. Fast nur noch wird falsche Kritik, Kritik, die sich selbst zurücknimmt, betrieben. Das ist meine These und die will ich erläutern, indem ich so etwas wie die Logik falscher Kritik, an deren Ende dann, wie er schon gesagt hat, zusammenfassend, was stehen soll, gesagt werden soll zu konstruktiver Kritik. Ich fange mal so an. Oh. Stimmt, ich habe noch ein T-Shirt. Karl-Marx-T-Shirt. Ich fange mal so an. Der Ausgangspunkt einer jeden Kritik, egal ob sie richtig oder falsch ist, einer jeden Kritik, ist Unzufriedenheit. Da prüft der Mensch die eigenen oder die fremden Werke an seinem Maßstab, an dem Maßstab seines individuellen Interesses und stellt eine Differenz fest zwischen seinem Interesse und dem Gegenstand, dem Sachverhalt, von dem er sich die Bedienung seines Interesses verspricht. Da stellt er fest, die große oder kleine Welt um ihn herum weicht von diesem Interesse ab. Da stellt sich Unzufriedenheit im Kleinen ein, wenn in der Kneipe das bestellte Essen nicht schmeckt. Ein bisschen höherer Ebene, wenn die Vorlesungen unverständlich sind oder die Prüfungen sich häufen. Dann wird es schon existenziell, wenn das Einkommen als nicht hinreichend zur Bezahlung der Lebensmittel charakterisiert wird. Aber es gibt auch absurde Formen der Kritik, die sich zum Beispiel darauf beziehen, dass der Urlaub verregnet ist und ähnliches. Das ist dieses Messen der Umstände, unter denen man lebt, am eigenen Interesse. Das ist die Rohform jeder Kritik, die Elementarform und Rohform jeder Kritik. Dieser negativ ausfallende Vergleich des individuellen Interesses mit der Welt um einen herum, von der man sich die Bedienung des Interesses verspricht. Was ich will und das, was da geboten wird, passen nicht so recht zusammen. Das ist die Rohform jeder Kritik. Rohform, sage ich, weil sich daraus überhaupt erst die Notwendigkeit vernünftiger, richtiger Kritik, die diesen Namen verdient, ergibt. Eine richtige Kritik würde über diesen Vergleich, diese schlichte negative Abweichung der Welt von dem, was ich mit meinem Interesse von ihr will, eine richtige Kritik würde über diesen Vergleich notwendigerweise hinausgehen müssen, und zwar durch die schlichte Frage nach dem Warum. Warum ist denn das so? Warum komme ich denn mit meinem Interesse hierzulande nicht durch, stoße auf Hindernisse der einen oder anderen Art? Wenn geprüft wird, warum die Sache, der Sachverhalt, die Lebensumstände, mit denen ich unzufrieden bin, so und so beschaffen sind, dass er bei mir Unzufriedenheit auslöst. Wenn ich die Sache also in ihren Bestimmungen, in ihren Eigenschaften kritisiert habe, in ihnen den Grund dafür, dass sie Schädigungen für mich bereithalten, ermittelt habe, dann ist aus der Rohform des schlichten Festhaltens einer Differenz zwischen meinem Interesse und dem kritisierten Sachverhalt die Form eines begründeten Urteils. Die Kritik hat die Form eines begründeten Urteils über den störenden Sachverhalt. Erst dann legen überhaupt hinsichtlich der kritikablen Sache vernünftige Argumente vor, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Das ist so, weil Argumente, mit denen man andere überzeugen kann, Argumente, mit denen man vielleicht Mitstreiter gewinnen kann, um den kritikablen Sachverhalt abzuschaffen, wenn es sich um eine Sache handelt, die eben nicht nur, von der eben nicht nur ein Individuum betroffen ist, dann überhaupt ist es möglich, auf der Grundlage ist es überhaupt erst möglich, über die Ermittlung der Gründe der Beschädigungen eine Strategie zur Änderung dieses Sachverhaltes zu ermitteln. Natürlich kann so ein Prüfverfahren auch ergeben, dass nicht der Sachverhalt, dem man einen Schaden andichtet oder zuschreibt, das Problem ist, sondern mein Interesse, sondern das Interesse. Da gibt es durchaus falsche Interessen, bei denen man zu denen man nach einer gründlichen Prüfung sagen müsste, das ist absurd. Auf dem kann ich nicht insistieren. Also mein Beispiel mit dem Urlaub. Wer zur Regenzeit mit der Erwartung eines sonnigen Urlaubs in die Tropen fährt, der hat ein albernes Interesse. Absurd. Die Regenzeit, ein Naturereignis, das sich meinem Einfluss entzieht, dann als Abweichung, gar als Beleidigung meines Sonnenhungers zu kritisieren, ist albern. Da muss man das Interesse kritisieren und nicht die Regenzeit. Aber umgekehrt, wenn es sich um einen gesellschaftlichen Sachverhalt handelt, wenn ich mich in Schule und Studium angestrengt habe, zum Beispiel um ein gutes Zeugnis, ein gutes Diplom zu bekommen, dann aber trotz aller Anstrengungen durchfalle, oder wenn Arbeiter auf die Straße geschmissen werden, die sich jahrelang krumm und buckelig geschuftet haben, dann gibt es gute Gründe, nicht nur sauer zu sein, nicht nur die Differenz festzuhalten zwischen meinem Interesse und der Sache, die mich schädigt, sondern dann gibt es gute Gründe, über die Registrierung der Unzufriedenheit hinaus nach den Gründen zu fragen, warum das so ist, warum sich im hiesigen Schulsystem immer noch diese Selektion als beherrschendes Organisationsprinzip hält und warum hierzulande Massenarbeitslosigkeit zum System der marktwirtschaftlich organisierten Ökonomie dazugehört. Das wäre die Rohform und was man eigentlich an vernünftigen Schluss aus ihr ziehen könnte, um zu gescheiten Schlüssen zu kommen. Hierzulande geht es aber in der Tat anders los. Da wird die Rohform schon für die Kritik gehalten. Das geht dann so. Da sagt dann ein Mensch, ich finde das und das schlecht. Ich finde zum Beispiel die Steuerpolitik der Regierung völlig daneben. Warum? Ist zunächst mal Fehlanzeige. Aber wenn, selbst wenn noch ein Argument nachgeschoben würde, muss die Einleitung der Kritik, ich finde, stutzig machen. Weil da wird der Grund der Kritik gar nicht in der Sache, in der Steuerpolitik, die einen aus welchen Gründen noch immer stört, ermittelt, sondern in dem ich finde. Da ist das Subjekt des Kritikers sein eigener Grund. Das Auseinandertreten von mir, ich finde, und der Welt, Steuerpolitik, dieses Auseinandertreten wird nur festgehalten. Da wird festgehalten, Steuerpolitik und ich passen einfach nicht zusammen. Das ist nur die Feststellung, das auch noch in der Form des Ich Findes, der Meinungsäußerung. Da wird die Rohform der Kritik bereits zu ihrer Endform erklärt. Das ist im wahrsten Sinn des Wortes eine Form der kindischen Auseinandersetzung mit der Welt. Das kennt man von Kindern, wer Erfahrungen von euch, von ihnen hat mit Kindern. Die gehen so an die Welt ran. Die betrachten die ganze Welt, sehen in der ganzen Welt, die um sie herum ist, eigentlich nichts anderes als eine Einrichtung zur Erfüllung ihrer Wünsche. Und wenn sich diese Wünsche nicht erfüllen, dann heißt es bäh, bäh, bäh, und dann wird mit dem Fuß aufgestampft und so weiter. Das ist diese Sorte kindlicher Form der Beschwerde, indem man bloß die Differenz festhält, ist das Muster, mit der Leute auf die Welt losgehen und einfach nur sagen, ich finde die Steuerpolitik völlig daneben. Da tritt an die Stelle des Urteils über die Sache Steuerpolitik nichts anderes als der Nachweis der Berechtigung der Kritik. Der Nachweis der Berechtigung der Kritik. Ich finde, heißt ja nichts anderes, Leute, hört mir zu, ich habe was rausgefunden, ich als das Subjekt habe doch ein Recht darauf, meine Meinung zu sagen. Und diese Sorte Berechtigungserklärung als zentralem Inhalt von Kritik enthält zugleich eine schlimme Relativierung der Kritik selbst, egal wie weit sie noch ausformuliert ist. Da sagt nämlich ein anderer, ach, du findest die Steuerpolitik scheiße, ich finde sie klasse. Ja, und nun? Und nun? Was folgt daraus? Absolut folgendes, da stehen sich zwei Meinungen gegenüber und die könnten genauso gut nach diesem Meinungsaustausch nach Hause gehen, weil mehr haben sie sich eigentlich gar nicht zu sagen. Sie sind in der Sache uneinig, aber diese Uneinigkeit wird und kann gar nicht ausgetragen werden, weil das Argument nichts anderes als der Verweis auf die Subjektivität des Urteilenden etwas aussagt über den Menschen, aber gar nicht über die Sache. Über ein Geschmacksurteil von mir aus über den Menschen, aber nichts über die Sache aussagt. Die können sich gar nicht streiten. Im Übrigen müssen sie sich auch gar nicht streiten, weil sie sich ja in einer Hinsicht auch sehr einig sind, nämlich darin, dass jeder seine Meinung sagen darf. Und darin hat sich dann sofort der Gegenstand, um den es in so einer Debatte, so einer Gespensterdebatte geht, verschoben. Da wird dann aus der Kritik der Sache sofort nichts anderes als das schon von mir angedeutete Lob der Meinungsfreiheit. Ich darf das kritisieren, du darfst es auch kritisieren. Dieses Insistieren auf der Berechtigung der subjektiven Meinungsäußerung ist das Urteil, das ist uns eigentlich viel wichtiger als die kritisierte Sache selber. Dass das natürlich eine Form der Folgenlosigkeit einschließt, ist auch klar. Daraus folgt nichts. Ähnlich bei der nächsten Form, bei der Fortsetzung dieser Sorte Kritik. Das kennt man. Da wird ein Argument mit dem Hinweis auf die eigene Betroffenheit vorgetragen. Da wird nicht nur gesagt, ich finde, da ist nicht nur die pure Subjektivität der Berechtigungsgrund für die Kritik, sondern da kommt was dazu. Ich bin betroffen. Ich bin betroffen von der Studienreform und deshalb zu Recht unzufrieden. Ich bin betroffen vom AKW, weil ich dicht in der Nähe bin. Deswegen bin ich berechtigt zur Kritik. Die Subjektivität dieses Ich finde wird jetzt nochmal verstärkt durch den Nachweis und das soll ein zusätzliches Berechtigungskriterium sein, dass man tatsächlich zu denjenigen gehört, die den Schaden haben. Das Ich reicht offensichtlich nicht, wenn man die Betroffenheit dazu reicht. Wie kann ich beweisen, dass meine Kritik zu Recht besteht? Nicht, indem ich begründe, was an der Sache kritikabel ist, an der Studienreform oder an den AKWs. Also nicht an der Richtigkeit der Kritik geht es weiter, sondern die Unterstreichung der Berechtigung der Kritik bemüht den Hinweis auf die Beschädigung, die man erlitten hat. Das soll ein gutes Argument sein, ohne dass es ein Argument zur Sache ist. Ich habe einen Schaden davon getragen und deswegen ist doch meine Kritik an AKWs und Studienreformen wertvoller als die von anderen, die nicht davon betroffen sind. Mal sachlich diese Sorte Kritik genommen, ist es natürlich grober Unfug, das kennt jedermann, grober Unfug zu behaupten, dass man aus Erfahrung, also in dem Fall aus erfahrenen Schäden klug würde. Jedermann von euch, von Ihnen, kennt diese Fassung. Du kannst gar nicht mitreden, du warst gar nicht im Krieg. Du hast die Erfahrung des Krieges gar nicht gemacht. Du warst kein Betroffener vom Krieg, also kannst du nicht mitreden. Kennt man. Faschismus genauso. Du hast doch gar nicht gelebt damals, du weißt doch gar nicht, wie es zuging. Aber ich war, Eltern oder Großeltern, dabei und bin ein Betroffener und deswegen gilt mein Argument als jemand, der einen Schaden davongetragen hat, mehr als deines, der du kein Betroffener bist. Allerdings muss man sagen, dieses Insistieren auf der besonderen Berechtigung durch den Schaden, den man erlitten hat, daraus folgt überhaupt nichts Bestimmtes hinsichtlich der Kritik der Sache. Sei es die Studienreform, sei es AKW, sei es Krieg, sei es Faschismus. Das kennt man doch. Ich kenne es auf jeden Fall von meinen Eltern noch. Du kannst gar nicht mitreden, du warst im Dritten Reich nicht dabei. Und dieses Urteil, dieser Vorsatz, gibt jedem Urteil, egal welchem Urteil, seine Berechtigung. Egal, ob es jetzt weitergeht, so schlimm war das gar nicht, du kannst ja gar nicht mitreden, du warst nicht dabei. Oder umgekehrt, es war viel schlimmer. Oder drittens, irgendwas anderes war schlimm. Was ist jetzt wurscht? Es ist die Sorte Insistieren auf der Berechtigung durch Betroffenheit, macht sich völlig frei dem Argument irgendeine Bedeutung. Es soll jedes Argument, egal welches es ist, so krumm und schief und falsch es auch sein kann, albern es sein kann, seine Berechtigung erteilen. Übrigens, das weiß man, Betroffene werden im politisch-öffentlichen Rahmen durchaus zu Anhörungen geladen. Wollen wir mal die Betroffenen hören? Und das ist natürlich eine heikle Geschichte, weil damit zugleich öffentlich eine Sorte Zulassungsbedingung für Kritik in die Welt kommt. Eine Zulassungsbedingung für Kritik in die Welt kommt. Ich will es mal durch meine eigenen Erfahrungen illustrieren. Ich mache einen Vortrag über Schule. Da meldet sich nachher jemand und sagt, waren Sie Lehrer? Oder gleich noch heftiger, haben Sie Kinder? Und dann sage ich natürlich, es ist völlig egal, ob es stimmt oder nicht. Nein, ich habe keine Kinder, war nicht Lehrer, ist auch wurscht, ob ich es war oder nicht. Und dann sagt er, ja, dann können Sie ja gar nicht mitreden. Das Urteil über die Sache, die doch eigentlich die Distanz zu dem kritikablen Sachverhalt voraussetzt, die Berechtigung dazu wird mir denn abgesprochen, nur weil ich keine Kinder in die Welt gesetzt habe oder weil ich ihm gesagt habe, ich habe keine Kinder in die Welt gesetzt, weil ich ihm gesagt habe, ich war nicht selber Lehrer. Ja, das sind Zulassungsbedingungen für Kritik, die sich hierzulande in der Kritikkultur durchgesetzt haben. Wenn du betroffen bist, hat deine Kritik eine Berechtigung, dann geht es aber auch nur darum, dass die Berechtigung anerkannt wird. Dann geht es gar nicht an der Kritik weiter. Und wer nicht betroffen ist, hat die Klappe zu halten. Kennt man. Ähnlich geht es mit dem nächsten Fehler, mit der nächsten Fehlform von Kritik weiter. Da tritt das Ich nicht pur als Subjekt auf, reklamiert als Subjekt seine Berechtigung, auch nicht als Betroffener, sondern reklamiert die Berechtigung seiner Kritik über seine Rolle in der Gesellschaft. Ich als Student, ich als Lehrer, ich als Arbeiter, ich als alleinerziehende Hausfrau und so weiter. Wir als Arbeiter können uns doch die Arbeitszeitverlängerung mit verkürztem Lohn wirklich nicht gefallen lassen. Wir als Ärzte, wir als deutscher Mittelstand, wir als Studenten und so weiter und so fort. Das ist insofern ein sehr ärgerlicher Fortschritt in der Logik der falschen Kritik, als der Gegensatz zwischen dem Kritiker und dem kritisierten Sachverhalt von dem Kritiker unter einen Vorbehalt gestellt wird. Unter einen Vorbehalt, der diese neue Form des Insistierens auf berechtigter Kritik unterstreicht. Nehmen wir den Fall, uns als Arbeitern das zuzumuten, ist doch eine Ungeheuerlichkeit, die Arbeitszeitverlängerung. Das heißt, Arbeitszeitverlängerung für sich erscheint dem Kritiker gar nicht kritikabel, sondern nur, sofern es Arbeiter trifft, die so etwas nicht verdient haben und die so etwas deswegen nicht verdient zu haben meinen, weil sie so lange gearbeitet haben, weil sie so nützlich waren für diese Gesellschaft. Dieses Ich als mit dem Verweis auf die Rolle in der Gesellschaft reklamiert als Berechtigungstitel für Kritik, immer die Leistungen, die man in der Gesellschaft und für sie erbracht hat. Wir als Ärzte, was macht die Gesellschaft ohne Ärzte? Und dann gehen die so mit uns um. Wir als Arbeiter, was macht die Gesellschaft ohne unsere Arbeit? Und dann gehen die so schofel mit uns um. Das heißt, diese Sorte Berechtigung macht nichts anderes als einen Zusammenschluss zwischen den Kritikern und dem kritisierten Sachverhalt. Auf einmal ist die Gesellschaft, an der sie einiges auszusetzen haben, gar nicht mehr kritikabel, nicht nur kritikabel, sondern zugleich auch eine, in deren Dienst man sich stellt und für die man Opfer bringt. Das sind übrigens klassische Standesargumente. Wer so argumentiert, argumentiert als von dem Standpunkt des Standes, also einer bestimmten Gruppierung in der Gesellschaft, die Leistungen für sie bringt, diese Leistungen gar nicht kritisiert, sie überhaupt nicht kritisiert, sondern von diesen Leistungen her sagt, die sind notwendig für diesen kapitalistischen Laden, aber dann kann man mit uns doch nicht so umgehen. Dass genau der Zusammenhang andersrum gestrickt gehört. Ja, diese Leistungen für den Laden, auf die ihr auch so stolz seid, das ist ja auch eine Form der moralischen Argumentation, schließen gerade ein, Arbeitszeitverlängerungen, Lohnkürzungen, Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Diese Sorte insistieren auf der Berechtigung als nützlicher Stand in der Gesellschaft, wo man diesen Nutzen gar nicht bestreiten will, sondern ihn als Berechtigungstitel hernimmt für diese Sorte von Kritik. Die wird natürlich automatisch sofort dazu führen, dass die beiden Sachen munter nebeneinander weitergehen. Die Kritik bleibt, weil der Mensch sagt, ich bin doch berechtigt, ich habe doch ein Recht, dass mir solche Sachen nicht zugemutet werden, dass ich besser behandelt werde. Und mit diesem Bewusstsein, mir steht eigentlich eine bessere Behandlung zu, wo ich doch mich im Dienst an dieser Gesellschaft aufopfere, geht er dann weiter zur Arbeit, geht er weiter in die Universität, geht er weiter in seinen Mittelstand und so weiter und so fort. Schließlich eine Variante davon, die mir vor allen Dingen in den Bildungsstreiks der Studierenden immer aufgefallen ist. Das ist nur ein Argument, ich will gar nicht behaupten, dass es das Zentrale ist, aber darum geht es hier auch gar nicht. Da habe ich überall gehört, gerade in der Kritik an Bachelor-Master-Reformen, wir sind gegen die Reform, weil, das ist doch ganz klar, unter den erschwerten Bedingungen auch finanzieller Art bleiben die Studenten aus. Und das kann doch deutsche Bildungspolitik nicht wollen, wo sie doch auf Humankapital scharf ist. Da braucht sie doch mehr Studenten. Also kann doch Bachelor-Master nicht im Interesse der Bildungspolitik sein. Was sich in den ersten drei Varianten fehlerhafter Kritik schon angedeutet hat, kommt hier in Reinform zum Ausdruck. Hier wird als Begründung der Kritik auf ein Interesse der Gegenseite verwiesen. Jetzt trägt man nicht nur das eigene Interesse falsch vor, sondern als Begründung für die Berechtigung der Kritik wird auf das Interesse der Gegenseite verwiesen, der Schädiger verwiesen, der nationalen Bildungspolitik verwiesen. Mein Interesse ist gar nicht allein meines, heißt die Logik, sondern es ist auch das Interesse der staatlichen Bildungspolitik. Damit wird natürlich im Argument der Gegensatz zwischen den Interessen der Studis und den Interessen der Bildungspolitik, die diese Reformen durchführen, vollends durchgestrichen. Die Kritiker der Reform machen sich durch erfundene Interessen der nationalen Bildungspolitik gemein mit denjenigen, die in diese saure Form eingebrockt haben. Dabei muss man sagen, der Gegensatz war doch der Ausgangspunkt Ihrer Beschwerde. Sie haben doch gemerkt, das passt Ihnen nicht und Sie haben gute Gründe zu sagen, das passt uns nicht, das schädigt unsere Interessen. In der Art und Weise, wie sie jetzt ihre Beschwerde vortragen, wird dieser Gegensatz glatt geleugnet und durch eine Interessenidentität, eine erfundene Interessenidentität, die erfunden ist aus keinem anderen Grunde, um die Berechtigung der Kritik zu unterstreichen, aufgehoben. Das muss euch doch selber einleuchten. Wenn ihr doch wollt, dass mehr Studierende an die Universitäten kommen, dann könnt ihr doch nicht das machen und so weiter und so fort. Dass das staatliche Interessen, ich habe es eben schon gesagt, was da von den Studenten reklamiert wird, erfunden ist, resultiert schlicht daraus, dass sie an dem erfahrenen Gegensatz in der Bildungsreform, da die Bildungspolitik macht es, setzt das Zeug durch und ihr habt es auszutragen, an dem Gegensatz nicht weitermacht und nicht die Frage stellt, warum ist denn das so? Was für Zwecke verfolgen die eigentlich? Welche Anliegen verfolgen die eigentlich damit? Sondern gleich sagt, kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Wir, die zukünftige Elite, haben doch ein Recht darauf, anständig behandelt zu werden und denken uns jetzt Argumente aus, die die Interessenidentität zwischen uns und der Gegenseite behaupten, in der Hoffnung, die übrigens immer getrogen hat, in der Hoffnung, dass es die Gegenseite dann einsieht und die Reform abschafft. Das sind drei Abteilungen, dreieinhalb Abteilungen falscher Kritik, in der die Kritik daherkommt, nicht in dem Bemühen, den kritikablen Sachverhalt zu erklären, zu begründen, warum das so ist, sondern in der die Kritik sich auflöst in verrückte Formen des Nachweises der Berechtigung von Kritik. Da muss ich mal überlegen, warum ist das eigentlich so eine durchgesetzte Tour? Man sagt nicht, das und das passt mir nicht aus folgenden Gründen und die Sache ist so und so beschaffen und wenn wir sie weghaben wollen, muss das und das gemacht werden, sondern immer steht im Zentrum der Nachweis der Berechtigung. Es ist doch meine Meinung, ich darf sie doch sagen. Ich als Lehrer, ich als Betroffener, Beschädigter und so weiter, lauter Berechtigungstitel ersetzen richtig die durchgeführte richtige Kritik. Meine zweite Abteilung von Fehlern weist Fehler auf beim Kritisieren selber, wo schon was über die Sache gesagt wird, aber in einer ganz falschen Tour. Die bekannten Abteilungen, die beginnen immer mit den Vorsilben un, miss und nicht, undemokratisch, ungerecht, unsozial, Missmanagement, Missverwaltung und so weiter und so fort. Was hat es damit auf sich? Fangen wir mal mit einem klassischen Beispiel an. Frauen beschweren sich darüber, dass sie an Arbeitsplätzen, an denen auch Männer die gleiche Arbeit verrichten müssen, weniger verdienen als die Männer. Der Gegenstand ihres Protestes, ihrer Kritik ist, die verdienen mehr als wir. Das ist eine Beschwerde über zu geringen Lohn. Kann man übrigens auch mal sagen. Wenn die Frauen genug verdienen würden, wenn sie wirklich mit dem Geld richtig gut leben könnten, dann wäre es ihnen scheißegal, ob die Männer mehr verdienen würden oder nicht. So eine Beschwerde kommt überhaupt nur zustande auf der Grundlage, dass der Lohn reicht nicht. So, und jetzt formulieren sie, wie man weiß, formulieren sie diese Kritik mit dem Hinweis auf das Un. Das ist ungerecht. Diese Bezahlung ist ungerecht. Ihr Ausgangspunkt, wohlgemerkt, ist nicht ein Gerechtigkeitswunsch, sondern ihr Ausgangspunkt ist der Wunsch nach mehr Lohn. Mindestens so viel wie die Männer. Die Unzufriedenheit mit dem Lohn, einfach so aber zu formulieren, hey Boss, ich will mehr Knete, und zwar so und so viel, damit ich davon einigermaßen leben kann. Diese Forderung, weiß man, gehört sich hier nicht. Die gehört sich hier nicht. Die hat den Ruch von Egoismus, von Materialismus, von Kommunismus vielleicht. Und deswegen verkleidet man seine Forderung nach mehr Lohn mit dem Titel der Ungerechtigkeit. Die Abweichung von der gültigen Braten. Ist ein gewerkschaftlicher Kampf für einfach höhere Löhne? Was ist damit? Ist er dann auch für. Wird er auch geführt? Nein, ich habe auf die Begründung abgehoben. Ne? Wenn die einfach nur sagen, wir brauchen mehr Lohn, und zwar der Grund liegt darin, dass wir mit dem Lohn nicht auskommen, gibt es da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Bloß so wie ich die Gewerkschaften kenne, und ich kenne sie ziemlich gut, kommen in der Begründungsabteilung ganz scheußliche Argumente zum Tragen. Erstes Argument. In der Vergangenheit haben wir so und so viel Lohneinbußen hinnehmen müssen. Das ist vielleicht ein Urteil über die Gewerkschaft. Jetzt dürfen Sie ein bisschen mehr fordern, weil Sie vorher so viel verzichtet haben. Der Unternehmer sagt darauf, na, wenn ihr in der Vergangenheit verzichtet habt, könnt ihr doch in der Zukunft auch verzichten. Macht doch den Konjunkturaufschwung nicht kaputt. Falsche Begründung. Oder die Gesellschaft braucht mehr Kaufkraft. Deswegen fordern wir höhere Löhne. Ein sehr ärgerliches Argument. Das ist dieselbe Sache wie mit der Ungerechtigkeit. Da wird als Begründung für die Lohnforderung nicht das Interesse des Arbeiters, der braucht so und so viel Geld, um für sich und seine Familie einigermaßen über die Runden zu kommen, sondern da wird der Nutzen der Lohnerhöhungen für die Kaufkraft, also für den Markt, also für diejenigen, die die Kaufkraft, den Lohn als Kaufkraft wieder abschöpfen, wenn sie die Waren verkaufen zu einem Preis, der für sie einen Gewinn einschließt. Absurd, da unterwirft sich die Forderung nach einem höheren Lohn dem Gewinninteresse der Unternehmer, und zwar über den Markt. Kaufkraft. Drittes Argument. Die Unternehmer haben so viel verdient, da ist doch für uns auch was drin. Ist auch wiederum das Abstandnehmen davon, dass die Leute es brauchen. Also das Interesse gar nicht das Argument ist, sondern das Interesse verkleidet wird mit der Legitimität der Forderung. Und als Begründung für die Legitimität der Forderung wird ausgerechnet das Interesse der Gegenseite genannt. Da kommt denn erst recht der Konter. Stimmt, eigentlich schon. Aber ihr wisst ja, wenn ihr weiterhin eure Arbeitsplätze erhalten wollt, dann dürft ihr keine Lohnforderung stellen, sondern müssen wir, weil sonst sind wir nicht konkurrenzfähig. Also so geht es in der Gewerkschaft weitgehend zu. Naja, ich kenne mich ein bisschen mit den Gewerkschaften aus. Du auch? Ja. Also schön. Diese Forderungen sind auch ein Element, aber sorry, die Realität ist deutlich anders. Also. Na gut, da bist du anderer Auffassung als ich. Ich kenne es nur so. Wir können ja mal Folgendes machen. Du hast meine Mail. Schick mir doch mal eine gewerkschaftliche Begründung einer Lohnforderung, von der du meinst, die ist in Ordnung. IGBAU-Streik der Gebäudereinigerin, Streik dazu, dass die Leute überhaupt einen Lohn brauchen, um überleben zu können, um ein anständiges Leben haben zu brauchen. Ganz klassisch. Wir brauchen einen Lohn, um überhaupt überleben zu können. Das ist das Argument. Wir brauchen einfach schlichtweg mehr Lohn, um ein anständiges Leben zu können. Dann ist was anderes. Gegen das hätte ich nichts. Aber ich erlaube mir meinen Verdacht. Mindestlohnkampagne von Verdi. Mindestlohnkampagne. Aber wir sollten jetzt vielleicht nicht in diesem Bereich zu sehr. Aber über Mindestlohnkampagne können wir nachher noch nicht. Das ist eine ganz heikle Geschichte. Also aufpassen. So, was du eben über die Gebäudereinigerin gesagt hast, von mir aus, wenn es nur so daherkommt, habe ich nichts dagegen. Also, ihr kennt ja mal die Sache mit, dass gewerkschaftliche und andere Lohnforderungen mit dem Urteil Gerechtigkeit daherkommen. Das würdest du ja auch nicht bestreiten. Das ist ungerecht. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist die Gerechtigkeitsformulierung, die abstrahiert von dem, was der Lohn tatsächlich für die Leute zu leisten hat. Lebensmittel soll er sein. Jetzt machen die den Maßstab, es soll auf keinen Fall niedriger sein als das, was die anderen. Das heißt, der Ausgangspunkt, ein Lohndesaster der Leute, wird verlassen und stattdessen beruft man sich zur Begründung des eigenen Interesses auf Tugenden, von denen man meint, sie gelten hierzulande, mit denen könnte man was putzen, im Unterschied zu der Forderung, die einfach so daherkommt und sagt, ich will einfach mehr Lohn. Übrigens, ich habe in früheren Zeiten, als ich noch mehr in den Gewerkschaften tätig war, Folgendes erlebt: Daimler-Benz in Bremen, da haben Frauen genau diese Forderung gestellt am Band und andere und ich haben gesagt, lass das mal sein. Die haben sich nicht davon abbringen lassen. Die Chefetage von Daimler-Benz hat gesagt, was, ihr wollt gerechte Löhne haben? Kein Problem. Setzen wir die Löhne der Männer runter. Setzen wir sie runter, dann habt ihr gerechte Löhne. Ich weiß aus Mannheim von einer anderen Fabrik, ich glaube es war Mannheim, wo gesagt wird, ihr wollt gerechte Löhne haben? Kein Problem. Dann setzen wir euch auf Arbeitsplätze, zu denen der Lohn, den ihr jetzt kriegt, genau passt. Mit Betriebsrat zusammen ausgerechnet. Ja, das ist dann die Konsequenz der Verwandlung des Interesses in den Nachweis der Berechtigung durch Tugenden, von denen man meint, die würden einem helfen bei der Durchsetzung des Interesses, und das tun sie nicht. Ich spare mir an der Stelle weitere Beispiele. Ein bisschen was haben wir ja eben in der Zwischendebatte schon gehabt. Alle Abteilungen der Fehlformen von Kritik, ich kann auch sagen der Nichtkritik, der Kritik als Nichtkritik, der Kritik, die sich immer wieder zurücknimmt. Die Gemeinsamkeit ist, dass die Frage nach den Ursachen der Differenz zwischen dem Interesse, was angemahnt wird, und dem gesellschaftlichen Sachverhalt, der dieses Interesse nicht bedient, durch die Erfindung von Berechtigungstiteln ersetzt wird, mit denen die Kritiker meinen, hierzulande überhaupt erst als Kritiker hoffähig anerkannt zu werden. Ich finde meine Subjektivität als Berechtigungstitel. Ich als Student, der Standesdünkel, der eine Identität sich erfindet zwischen dem Studenten und der Bildungspolitik als Berechtigungstitel. Ich bin betroffen, weil ich einen Schaden erlitten habe, ist meine Kritik in Ordnung und so weiter und so fort. Das ist zusammengefasst eine Sorte devoter Beschwerde, devoter, untertäniger Beschwerde. Devot deshalb, weil die kritisierte Sache, und es handelt sich ja in aller Regel nicht um Nebensächlichkeiten, die Wärmflasche war nicht warm genug oder sowas, weil die kritisierte Sache, die erfahrene Schädigung, nie als das, was stört, untersucht wird, sondern bei aller Kritik immer von einem eigentlichen Zusammenpassen zwischen dem Interesse des Kritikers und der kritisierten Sache ausgegangen wird. Wenn alle sich an die Moral der Gerechtigkeit halten würden, wenn jedermanns Leistung, die er erbringt für das große kapitalistische Ganze, honoriert würde, wenn jeder seiner Aufgabe hierzulande nachkommen würde, dann wäre alles ziemlich harmonisch. Auf diese Art und Weise leugnet dieses verbreitete Beschwerde- und Kritikwesen durchgängig die Gegensätze in dieser Gesellschaft und leugnet erst recht die Systematik oder Notwendigkeit der Gegensätze in dieser Gesellschaft. Die Kritik verkommt zu einer, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, folgenlosen Kritikkultur. Die Kritikkultur, der Kritikkultur entspricht eine entsprechende Kultur der Kritikzurückweisung durch die Kritisierten. Die Zurückweisung ist kongenial, die passt dazu. Die nimmt die Bälle richtig auf. So wie der Kritiker in den Wald reinruft, so schallt es ihm dann zurück. Die Fehler, die die Kritiker machen, werden ihnen in der Zurückweisung ihrer Kritik als Quittung präsentiert. Das geht so. Wer irgendetwas bloß uncool, falsch, scheiße findet, also wer nur die subjektive Urteil, von mir ist sogar Geschmacksurteil, als einzigen Berechtigungstitel seiner Kritik vorträgt und von Argumenten gegen die kritisierte Sache absieht, der darf sich nicht wundern, wenn andere, gerade Kritisierte, ihm ihren ebenfalls subjektiven Geschmacksstandpunkt entgegenhalten und sagen, ich finde es aber gut. Ja, was soll der Mensch denn dann sagen, wenn er gar nichts anderes über die Sache vermeldet, als seinen kleinkindlichen Befund der Abweichung seines Interesses von der Welt? Oder, wo wir gerade am Schluss da waren, und etwas ungerecht, unsozial, undemokratisch, wer etwas ungerecht, unsozial, undemokratisch findet, muss sich darauf einstellen, dass er mit demselben moralischen Maßstab ausgekontert wird. Wer zum Beispiel Lohnsenkungen in irgendeiner Konjunkturphase als ungerecht anprangert, der kann dann hören, dass sie im Gegenteil sehr gerecht wären, wo doch bereits die Renten gekürzt worden sind, Sozialleistungen gekürzt worden sind und so weiter und so fort. Da ist es doch nur gerecht, wenn auch die Löhne gekürzt werden. Kriegt er diese Sorte Argument um die Ohren? Wenn er einfach sagen würde, ich brauche mehr, ich komme nicht hin. Dagegen ist dieses Argument, andere müssen doch auch verzichten, deswegen untauglich, weil er sich gar nicht auf die Gerechtigkeit berufen hat. Oder die Berufung auf seinen ehrenwerten Stand als Student, als Arzt, als Mittelstand, als sonst was. Das ehrenwerte Stand, weil er doch so viel für die Gesellschaft schon geleistet hat, solche Härten als Lehrer, als Arzt und so weiter nicht zuzumuten sind, der wird damit ausgekontert, das erfinde ich mir nicht, so passiert es, damit ausgekontert, dass gerade auf die Verdienste dieses Standes Bezug genommen wird. Denn wer schon das Privileg erhalten hat, zu so einem Stand zu gehören, der sich um das Allgemeinwohl verdient macht, der muss sich dann anhören, dass zu diesem Privileg aber auch die Bewährung in schwierigen Zeiten gehört. Studierenden ist in, weiß nicht, ob im letzten Bildungsstreik, aber auf jeden Fall in vorangegangenen Bildungsstreiks, die sich beschwert haben, dass ihnen, die doch die angehende Elite verkörpert werden, solche Härten im Studium zugemutet werden, die Gegenrechnungen präsentiert worden. Ich weiß noch genau, das war die Buhlmann damals. Naja, wer zur Elite gehören will, der muss sich schon unter den Bedingungen einer bestimmten Härte im Studium beweisen, sonst hat er in der Elite nichts verloren. Kriegt dasselbe Argument, postwendend, um die Ohren gehauen. Und schließlich die letzte Form dieser devoten Kritik und deren Zurückweisung. Wenn zum Beispiel die Amtsführung von Politikern, die Amtsführung von in Chefetagen als Amtsmissbrauch oder als Amtsverfehlung charakterisiert wird, dann muss der entsprechende Kritiker sich sagen lassen, dass er die Probleme des Amtes und des Jobs nicht richtig einschätzt. Dass er keine Ahnung hat von den besonderen Schwierigkeiten, von den Sachzwängen, kennt man doch, die Politiker und Aufsichtsräte zu bewältigen haben. Sachzwänge, die da heißen Konkurrenz, Sachzwänge, die da heißen Haushaltsprobleme und so weiter und so fort. Der Mensch, der das Urteil hat, das ist eine Amtsführung, die vergeht sich an den eigentlichen Aufgaben, kriegt entgegengehalten, ihr habt ja keine Ahnung von den eigentlichen Aufgaben. Diese Entgegnung ist deswegen so kongenial, weil der Mensch sich ja auf den Standpunkt stellt, eigentlich bin ich für diese Ämter wenn diese Ämter nur gescheit durchgeführt werden, die Ämter der Politiker, die Ämter der Aufsichtsräte, die Ämter in den Chefetagen, dann wäre ja alles in Ordnung. Die Kritik geht also nicht auf die Zwecke der Ämter, sondern nur auf angebliche Verfehlungen bei der Durchführung der Ämter. Und da kriegen Sie zurück serviert, ihr habt ja keine Ahnung. Es wird also eingeklagt, ein Verständnis für die Zwänge der Amtsführung, deren Resultat gerade das beschädigte Interesse ist. Die Kritik heißt dann, eure Kritik ist, die Zurückweisung der Kritik heißt dann, eure Kritik ist unrealistisch, weil eure Forderungen sind nicht mehrheitsfähig, sie sind nicht finanzierbar, sie sind nicht sozial verträglich und so weiter. Was ist das für eine Sorte Zurückweisung? Zum Beispiel, nicht mehrheitsfähig, unfinanzierbar, nicht sozial verträglich. Das soll der Kritiker denn einsehen. Er soll sich also als Kritiker den Maßstab des Realismus der Amtsführung derer zu eigen machen, deren Schaden er gerade aushalten soll. Das ist nichts anderes, dieser Hinweis, das ist doch alles unrealistisch, was ihr wollt. Studenten wissen das, sie kennen das Argument von der Gegenseite. Nichts anderes als die Berufung auf die Umstände, so wie sie gerade mal wieder von der Politik eingerichtet sind, und wie sie doch den Kritikern gerade missfallen. Es ist eine Zurückweisung, die eigentlich der Logik folgt, es ist, wie es ist, und weil es so ist, wie es ist, muss es auch so bleiben. Das ist die ganze tautologische Beweisführung, wenn immer gesagt wird, unrealistisch, weil. Klar, diese Realität gilt dann, bis die Politiker irgendeine neue Realität schaffen, dann wird die zum Maßstab. Es ist nicht finanzierbar. Unrealistisch, weil nicht finanzierbar. Heißt nicht, da ist absolut kein Geld da, sondern heißt nichts anderes als für euch ist kein Geld da. Und da muss der Kritiker eigentlich aufwachen und sagen, wieso denn für uns nicht? Welche Gründe oder welche Maßstäbe legt der Staat an, wenn er Geld dafür ausgibt und dafür nicht? Nicht mehrheitsfähig. Unrealistisch, weil nicht mehrheitsfähig. Dieser demokratische Vorschlaghammer. Nicht mehrheitsfähig, deswegen taugt die Kritik nichts. Das ist nichts anderes als die Gleichung. Ja, die Wahrheit ist immer auf der Seite der Mehrheit. Und das ist realistisch. Das ist ein Grundprinzip von Demokratie, diese Absurdität. Mehrheit gleich Wahrheit. Gemeinsam ist diesen Formen der Zurückweisung natürlich, und auch darin sind sie spiegelgleich zu den Kritiken, dass diese Zurückweisung überhaupt nicht sich mit Argumenten auseinandersetzen muss, die auf die kritisierte Sache gehen, die gar keine Urteile über die kritisierte Sache ausräumen, entkräften, zurückweisen müssen, weil die gibt es gar nicht. Es geht immer nur um die Zurückweisung der Berechtigung des Kritikers, nicht um die Frage, ob die inkriminierte Sache Kritik verdient. Zurückweisung der Berechtigung des Kritikers und nicht, ob die inkriminierte Sache Kritik verdient. Und das verweist auf nichts anderes als auf eine erfolgreiche Erziehung zur Kritikfähigkeit. Die Erziehung zur Kritikfähigkeit übt nichts anderes ein als das. Erziehung zur Empathie. Was ist Erziehung zur Empathie? Ist eine Unterabteilung der Erziehung zur Kritikfähigkeit. Setze dich doch bitte in den anderen hinein. Bezogen auf die Kritiklage heißt es, setz dich doch bitte in denjenigen rein, der den Schaden zufügt. Mach dir doch mal klar, was der für Schwierigkeiten hat. Mach dir doch mal klar, welche Sachzwänge der zu bewältigen hat. Zu nichts anderem taugt die Erziehung zur Empathie. Übrigens immer begleitet mit diesen wunderbaren Rollenspielen, wo die späteren Arbeiter dann auch mal Arbeitgeber spielen dürfen, Kapitalist spielen dürfen um zu sehen, wie schwer es diese Leute haben. Das führt natürlich sofort zur nächsten Abteilung der Erziehung zur Kritikfähigkeit, Selbstkritik. Kritik darf man üben, aber nur, wenn man selbstkritisch ist. Jemand, der die Empathieregel beherrscht hat und sagt, verdammt nochmal, dass die es so schwer haben, die mir das Leben so schwer machen. Dass die es so schwer haben, die mir das Leben so schwer machen. Das führt dazu, dass ich von meiner Kritik Abstand nehmen muss. Ist ein Musterbeispiel für Selbstkritik. Kritik ohne Selbstkritik darf man sich hierzulande gar nicht vorstellen. Die Rückstellung der eigenen Kritik, die Rückstellung des Ausgangspunktes, dass man beschädigt worden ist, da muss man den Beweis erbringen, dass man fähig ist, von der Abstand zu nehmen. Und wohlgemerkt, dass man das nicht verwechselt. Na klar, macht man Fehler und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, mache ich nicht mehr. Das ist eine Form von vernünftiger Selbstkritik. Die Erziehung zur Kritikfähigkeit, die die demokratische Schule einübt, sagt nicht, du hast einen Fehler gemacht, sieh es mal ein, sondern sagt, Selbstkritik muss eine Haltung sein. Muss eine Haltung sein. Das muss dir in Fleisch und Blut übergangen. Es ist immer das, was du sagst, was du kritisch anmeldest, zugleich auch mit einem Zweifel versiehst, selbst mit einem Zweifel versiehst, ob es eigentlich berechtigt ist. Selbstkritik als Haltung ist nichts anderes als die Aufforderung, in der Kritik, in der erlaubten Kritik, immer zugleich die Kritik selber zurückzunehmen. Und wer sich nun mal der Anstrengung unterzieht, weil er begriffen hat, dass diese Sorte Kritik, die ich vorgetragen habe, falsch ist, nicht die Sache, die kritisiert, die zu kritisierende Sache zum Thema macht, sondern nur Formen der Berechtigung des Kritikers zum Gegenstand macht. Wer eingesehen hat, das taugt nichts und sagt, ich will mal gucken, woran das liegt. Dass in der Studienreform Folgendes passiert, dass in der Arbeitswelt Folgendes passiert, dass in der Umwelt Folgendes passiert. Und wer sich darauf richtig einlässt, also zu richtigen Urteilen über die Sache kommt und sagt, ich weiß, woran es liegt. Ich habe die Sache kritisiert und ich habe ihren Grund ermittelt. Arbeitslosigkeit liegt weder an fehlender Leistungsbereitschaft noch an Missmanagement irgendwelcher Manager, weder an den Ausländern, die einen Arbeitsplätze wegnehmen, noch an unzureichender staatlicher Investitionsbereitschaft, sondern liegt im Kalkül jedes kapitalistischen Unternehmers im Umgang mit Lohn, der vom Unternehmen als Mittel zur Leistung, Abforderung kalkuliert wird. Daran liegt es. Wer dies sagt, wer damit durch die Gegend läuft, wer damit auch in Universitätsseminaren, VWL, BWL, daherkommt, der kann sich sicher sein, dass ihm die Frage nach der Alternative um die Ohren gehauen wird. Das mag ja alles sein, aber wo ist denn deine Alternative? Bei der Kritik wird die Frage aufgemacht, bist du denn in der Lage, eine konstruktive Alternative vorzustellen? Wenn du nicht in der Lage bist, eine konstruktive Alternative vorzustellen, dann ist deine Kritik nicht befassungswürdig. Das ist die dritte Abteilung der Erziehung zur Kritikfähigkeit. Neben Empathie, Selbstkritik, das ist der Imperativ der konstruktiven Kritik. Und zu dem will ich jetzt noch ein bisschen was sagen. Wie gesagt, er hat ja darauf verwiesen, auch in Mainz, in Trier vor 2 Jahren war das der Fall, aber es ist eigentlich, passiert mir eigentlich jedes Mal, wenn ich über irgendeinen gesellschaftlichen Zusammenhang herziehe und ihn wirklich kritisiere und zu dem Urteil kommen, Leute, es ist nicht ein Zufall, dass diese Verhältnisse so sind, sondern die haben ihre innere, meistens kapitalistische Logik. Was hat es mit diesem Imperativ der konstruktiven Kritik auf sich? Mal eben den logischen Fehler am Anfang genannt. Deine Kritik muss konstruktiv sein, ist ein Imperativ, den man beherzigen soll, bevor man überhaupt mit der Kritik angefangen hat. Das ist ein Imperativ, der eigentlich das Ergebnis der Kritik vorwegnimmt, bevor man überhaupt mit der Kritik angefangen hat. Du kannst ja kritisieren, rauf und runter, wie du willst, aber bevor du die Kritik äußerst, muss eins klar sein. Ich weiß, ich sage dir, was hinten rauskommen muss. Eine konstruktive Alternative zum Kritisierten. Das ist sozusagen der logische, der erkenntnistheoretische Fehler. Es wird dem Menschen die Kritik erlaubt, aber bevor er sich an die Sache macht, wird ihm bereits das Ergebnis der Kritik als Vorgabe, als verpflichtende Vorgabe gemacht. Das ist deswegen so blöd, weil ob eine Kritik konstruktiv ist oder destruktiv ist, das kommt eben auf den kritisierten Gegenstand an und auf sonst nichts. Natürlich gibt es Gegenstände, da fällt die Kritik ausgesprochen konstruktiv aus. Beispiel: In der Wohngemeinschaft hat sich mal wieder der Müll Berge hochgetürmt. Ja, da macht man halt eine Wohngemeinschaftssitzung und sagt, wie kriegen wir das hin? Diese Kritik ist deswegen notwendig konstruktiv, weil die Menschen, die sich da zu einer Wohngemeinschaft zusammengefunden haben, ja alle den gleichen Zweck haben. Sie wollen ja ein einigermaßen vernünftiges Leben dort führen und dazu gehört, dass ein gewisses Maß an Sauberkeit, ein gewisses Maß an Hygiene einfach eingehalten wird. Und wenn sich jemand auf den Standpunkt stellt, nö, das interessiert mich nicht, dann ist er jemand, der diesen Zweck nicht teilt. Ja, dann muss die Wohngemeinschaft sich eben entscheiden. Ihr könnt euch noch andere Beispiele, also Sachverhalt, wo es tatsächlich angesagt ist, weil die Zwecke geteilt werden, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann fällt die Kritik konstruktiv aus. Aber, um mal ein ganz hartes Beispiel zu illustrativen Zwecken zu sagen. Es gibt einen Vortrag zum Thema Holocaust. Kann man sich vorstellen, dass da irgendjemand sagt nachher, sagen Sie mir doch mal eine konstruktive Alternative zum Holocaust. Ja, fällt niemandem ein. Absurd. Da ist jedermann sofort klar, dass dieser Sachverhalt überhaupt keine konstruktive Alternative, eine andere Form von Judenliquidierung sich vorzustellen, das ist der Gipfel des Zynismus. Also, das nur als Beispiel, um zu sagen, ob eine Kritik konstruktiv ausfällt oder nicht konstruktiv ausfällt, hängt immer noch von der Sache ab, die da kritisiert wird. Hängt davon ab, welche Gründe ich in der Sache ermittle für den Schaden, den sie mir bereitet. Aber wenn die konstruktive Kritik zum Imperativ wird, wenn sie in dieser Weise zur Denkvorschrift wird, zur Denkvorschrift, wie ich vorhin gesagt habe, vor dem Nachdenken hat das Ergebnis des Nachdenkens schon festzustehen, dann wird jede Kritik von vornherein darauf verpflichtet, überhaupt nur solche Beschwerden an gesellschaftlichen Zusammenhängen vorzubringen, die sich unter jenen Verhältnissen, die gerade zu den Beschwerden geführt haben, überhaupt noch berücksichtigen lassen. Das kritische Denken wird von daher von vornherein mit dem Imperativ der konstruktiven Kritik auf die Zustimmung zu den Zwecken verpflichtet, die hierzulande regieren. Hierzulande gilt konstruktive Kritik. Dieselben, die einem hierzulande diesen Imperativ vorknallen, jetzt komme ich nochmal auf das Holocaust-Beispiel, würden es sich verbitten, wenn sie mal wieder in einer politischen Rede über Faschismus und Kommunismus reden, wenn ihnen da ihr eigener Imperativ als Vorschrift entgegengehalten wird. Ja, wo bleibt denn bitteschön die konstruktive Alternative zu der faschistischen Diktatur? Absurd. Daraus kann man den Schluss nochmal ziehen, den ich gerade eben genannt habe. Dieser Imperativ der konstruktiven Kritik gilt überhaupt nur dort. Aber dort dann eben als Vorschrift, wo die Verhältnisse hierzulande als akzeptierte, gültige Verhältnisse durchgesetzt sind und damit dem Kritiker zugleich mitgeteilt wird, deine Erlaubnis der Kritik, die ich dir per Grundgesetz erteilt habe, hat aber von vornherein jene Verpflichtung, die darf nicht so weit gehen, dass du diesen Laden insgesamt kritisierst. Sie muss immer in einer Reformalternative münden. Die Freiheit der Meinungsäußerung, auf die man sich als Kritiker ja immer bezieht, hat also genau diesen Haken. Die Freiheit, die Kritik an der Meinungsäußerung, also an der Freiheit der Meinungsäußerung, besteht nicht darin, dass irgendwann mal die Zensur greift, also diese Meinungsäußerung, die Freiheit irgendwann ein Ende hat, sondern der Inhalt der erlaubten Freiheit zur Äußerung einer Meinung ist zunächst mal kritikabel. Und der Inhalt heißt, ihr dürft, aber bitteschön mit folgendem Vorbehalt. Ihr dürft kritisch sein. Ihr dürft sogar mal demonstrieren, aber bitteschön, ohne dass ihr auf dem Vorhaben, was ihr da demonstriert, tatsächlich praktisch insistiert. Wobei Kritikern diese konstruktive Absicht deswegen nicht erkennbar ist, weil sie an der Sache, die sie stört, nun gar nichts konstruktiv ändern wollen, sondern weil sie meinen, da ist wirklich destruktive Kritik angesagt. Um den Schaden loszuwerden, muss das ganze System, was mir den Schaden bereitet, was, egal ob es jetzt um Arbeitswelt, Schule, Gesundheitswesen oder sonst was handelt, muss insgesamt umgekrempelt werden. Wer sich also an den Imperativ der konstruktiven Kritik nicht hält, der muss sich damit auseinandersetzen, dass ihm sofort aufgemacht wird, nicht etwa die Auseinandersetzung mit seiner Kritik, mit seinen Argumenten, sondern ein ganz merkwürdiger Übergang zur Person ansteht. Was ist denn das für einer? Wo kommt denn der her? Aus welcher Ecke ist denn der gekrochen? Zu welcher Sekte gehört denn der? Da wird die Kritik nicht zum Gegenstand der Auseinandersetzung gemacht, sondern der Kritiker einsortiert. Und der Übergang zur Einsortierung des Kritikers resultiert aus nichts anderem als, der hat sich gegen die hierzulande erlaubten Formen freier Kritik vergangen. Nichtbefassung mit seiner Kritik ist das Harmloseste, was ansteht. Und wenn auch ein Professor so redet, der muss dann gleich mit der Fahndungsfrage sich auseinandersetzen. Die habe ich in meinem Leben als Professor x-mal gehört. Wie kann es denn sein, dass Sie so eine Kritik äußern und immer noch kein Berufsverbot haben? Da wird die Berechtigung meiner Kritik abhängig davon gemacht, dass ich Berufsverbot kriege. Wenn ich Berufsverbot hätte, ja, dann würde man mir die destruktive Kritik glauben. Aber so, wo ich ja noch Professor bin, glaubt man sie nicht. Die Debatte über die Grenzen der Meinungsfreiheit ist das Nächste. Ich weiß nicht, ob Sie den Spruch von Bundespräsident von Weizsäcker noch kennen. Kritiker der Meinungsfreiheit haben die Meinungsfreiheit verwirkt. Also meine Kritik an Meinungsfreiheit, wie ich sie hier vorgetragen habe, würde diesen Spruch mal ernst genommen dazu führen, dass ich hierzulande gar nichts bereden darf. Ich war neulich in einer Schule und habe über Jugendgewalt, Gewalt in der Schule geredet. Ich war eingeladen worden von der Schule und kaum war ich fertig, meldet sich der Schulsprecher und sagt, wer hat denn diesen Verfassungsfeind eingeladen? Und schon war das Thema nur, wie kann denn der hier reden? Und nicht, was hat er eigentlich gesagt? Naja, und dass aus dieser Sorte Denunziation einer Abweichung vom Imperativ dann auch mal praktische Konsequenzen wie Berufsverbot folgen, das weiß man ja. Ich bin fertig, mein Resümee. wo die Erlaubnis zur freien, zur kritischen Meinungsäußerung als Recht eingerichtet, jedem Bürger zugestanden ist. Da gibt es, das habe ich am Anfang ja gesagt, offensichtlich viel zu kritisieren. Den Gedanken muss man sich auch mal machen. In einer Gesellschaft, in der die Leute zufrieden sind oder nur an ihrer Zufriedenheit arbeiten können, braucht es keine von der staatlichen Hoheit erlaubte Kritikberechtigung. Braucht es nicht. Die ausgiebige Benutzung dieser Erlaubnis zur Kritik hierzulande spricht allerdings nicht gerade für diese gesellschaftlichen Verhältnisse. Ich habe am Anfang auch schon mal gesagt. Auch nochmal so rumgedacht. Ihr dürft überall kritisieren. Und das machen sie. Und dass das schon bereits der große Skandal ist, unabhängig davon, welche Sorte Kritik eigentlich anfällt, fällt hinten runter und wird nur verbucht auf das positive Konto von Hurra, was man hier alles darf. Das durfte man woanders nicht. Und der Umstand, dass es dann wohl viel zu kritisieren gibt, ist dann kein Thema. Zugleich soll aber diese Gesellschaft, dieses System gerade deswegen viel Lob verdienen, weil sie es ja zulässt, dass Kritik geäußert werden darf. Darauf insistieren die Politiker. Und wenn Politiker darauf insistieren und sagen, ihr dürft doch, dann muss man aufpassen. Dann sagen sie, wir können aber auch anders. Wir könnten auch anders. Wir haben unsere Macht, unser Gewaltmonopol benutzt, um euch das zu erlauben, statt es zu verbieten. Das ist dieses Insistieren auf, wir haben es euch erlaubt, ist nichts anderes als der Hinweis darauf, dass die Erlaubnis zugleich auch immer ihre Rücknahme, mit ihrer Rücknahme argumentiert. Es droht die Demokratie, die sich so viel zugute hält, auf die eingerichtete Freiheit zur Meinungsäußerung, hier implizit, wohlgemerkt implizit, mit Verfahren des Umgangs mit Kritikern, wie man sie vom Faschismus kennt. Und schon erst recht muss natürlich die Instanz von Kritik ausgenommen werden, ist die Logik, die Kritik erlaubt, weil, ja, wer sollte denn sonst diese Freiheiten schützen können? Das ist die nächste Logik, der nächste Gedanke. Da kommen Politiker daher und sagen, ihr nehmt das Recht auf freie Meinungsäußerung in kritischer Weise wahr, dann bitteschön, muss euch aber auch klar sein, dass es jemanden gibt und geben muss, der mit dem Einsatz staatlicher Gewalt dieses schöne Grundrecht schützt. Wie könnt ihr dann diejenigen angreifen, die dieses Grundrecht auch schützen? Da ist mit dem Hinweis auf die erlaubte Meinungsfreiheit zugleich eingeklagt der Kritikverzicht an denjenigen, die hierzulande die Macht haben. Das führt denn dazu, das habe ich am Anfang schon gesagt, so wird falsche Kritik geschützt. So wird falsche Kritik geschützt. So sollen alle kritikablen Umstände von geringerer Bedeutung sein, weniger angreifbar sein, als das Recht, sie äußern zu dürfen. Ich habe vorhin gesagt, mir geht's beschissen, aber dass ich das äußern darf, ist klasse. Und es gibt welche, die sagen, wenn ich es geäußert habe, dann geht es mir glatt besser. Solche Verrückten gibt es auch. Es kann und darf also nicht verwundern, dass hierzulande jede Kritik zugleich, oder fast jede Kritik, muss ich sagen, zugleich und von vornherein eine Verbeugung ist vor der Erlaubnis zur Kritik und vor eine Verbeugung vor denjenigen, die diese Erlaubnis eingerichtet haben. Den Verhältnissen, die Kritik erlauben, werden dann auch allenfalls mal Versäumnisse, Verfehlungen, Missbrauch vorgeworfen. Lauter Abweichungen von eigentlich guten Zwecken, die man ihnen unterstellt, weil dass sie die Guten sind, sieht man ja an der Meinungsfreiheit. Durchgesetzte Kritik, falsche Kritik, drittletzter Punkt, das darf nicht verwundern, bemüht sich deswegen weniger um die Klärung der Ursachen des geschädigten Interesses, sondern um den Nachweis der Berechtigung der Kritik. Und wer nur den Nachweis der Berechtigung der Kritik ins Zentrum seiner Kritik stellt, der kann sie eigentlich auch lassen. Der kann sie eigentlich auch lassen. Wo man darauf hinweist und es lobt, dass sie erlaubt ist, da ist sie eigentlich überflüssig. Das macht das Legitimatorische, das macht das Devote der Kritik aus. Hierzulande kommt keine Kritik, fast keine Kritik daher, ohne dass zugleich das dennoch begründen zu müssen. Hierzulande darf man kritisieren, das ist so toll. Und jetzt habe ich dennoch eine Kritik. Und wenn ich dennoch eine Kritik habe, dann muss ich auch die Berechtigung zu meiner Kritik ins Zentrum der Kritik packen. Das ist der Endpunkt der ganzen Logik. Diese Verbeugung vor der Erlaubnis zur Kritik, die eigentlich die Kritik überflüssig macht, führt bei Kritikern hierzulande so häufig und so durchgesetzt dazu, ja, dann muss ich aber mich fast für jede Kritik entschuldigen. Und diese Entschuldigungen habe ich durchgegangen. Ich als Subjekt, ich als Student, ich als Betroffener und so weiter und so fort. Das ist dann die Selbstverpflichtung zur konstruktiven Kritik. Kritik erweist sich darüber als ziemlich heftige Produktivkraft für die hiesige Herrschaftsform der bürgerlichen Gesellschaft. Eine Produktivkraft für die Herrschaftsform Demokratie. Die Erlaubnis zur Äußerung von Unzufriedenheit mit der Politik führt zu Formen der Beschwerde, die die Kritisierten überhaupt nur ermächtigen, mit ihrem Tun im Prinzip fortzufahren. Anlässe zur Kritik werden haufenweise produziert und diejenigen, die den Schaden von diesen Anlässen haben, entschuldigen sich bei den Tätern dafür, dass sie überhaupt kritisieren. Und die Kritisierten machen dann weiter wie bisher. Kein Wunder, es sind ja auch diejenigen, die die Macht haben. Die Macht haben sie, weil sie verliehen worden ist vom kritischen Volk in der Wahl. Aber mit kritischer Zustimmung, mit affirmativer Kritik, mit devoten Formen der Kritik durch das Volk regiert es sich eben hierzulande immer leichter. Es regiert sich leichter, wenn die Leute mitmachen, und zwar mitmachen mit der Einbildung, sie seien keine Knechte, sondern sie seien selbstbewusste, zur Kritik aufgerufene und deshalb gar nicht zur Kritik. Deswegen haben sie gar keine Kritik nötig. Weil sie immer alles kritisieren dürfen, bilden sie sich ein, sie seien gar keine dienstbaren Knechte. Das Sprachdenkmal, was man in jedem Stammtisch hören kann, fasse das nochmal richtig zusammen. Wer in Kneipen sich rumtreibt, in Stammtischen sich rumtreibt, weiß, dass dort folgender Spruch immer wieder zum Bestellen der nächsten Runde Bier führt. Der Spruch heißt, die da oben machen ja doch, was sie wollen. Dieser Spruch, die da oben machen ja doch, was sie wollen, fasst alle Fehler, die ich genannt habe, nochmal zusammen. Das ist der Spruch eines Menschen, der sich was einbildet auf seinen kritischen Durchblickerstandpunkt. Ich weiß Bescheid, die da oben können mir überhaupt nichts vormachen. Ich habe lange genug in diesem Laden gelebt, ich kenne mich da aus. Die da oben in Politik, Aufsichtsräten und Chefetagen können mir nichts vormachen, wenn sie schon alles mit mir machen können. Das war der Schluss. Passt gut.